Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, meine Besten, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt heute Nacht hier in meiner Sendung, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Ruft ganz einfach diese Telefonnummer hier an, eine kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111. Oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Der erste Anrufer ist noch jung an Jahren. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Er heißt Sven und ist 12 Jahre alt. Hallo Sven. Ja, hallo Domian. Hallo Sven. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Weswegen rufst du mich an? Ich leide an einer nicht allzu seltenen Krankheit, aber wenig vorkommt in dem Alter. Mhm. Und zwar leide ich an akuter Fettleibigkeit. Das heißt, du bist ziemlich dick. Ja, und ziemlich schwer. 12 Jahre alt, wie viel wiegst du? Ich wiege 190 Kilo. 190 Kilo? Ja. Nicht 190 Pfund, 190 Kilo. 190 Kilo. Mit 12 Jahren? Mhm. Wie groß bist du? Ich bin ungefähr 1,55 Meter. Ich kann es gar nicht glauben im ersten Moment jetzt. 190 Kilo bei 1,55 Meter. Ja. Wie lebst du damit? Kannst du dich überhaupt bewegen, ganz normal? Es ist sehr schwer für mich jetzt, mich zu bewegen, seit 2 Jahren ungefähr. Ich bekomme Privatunterricht, also ja. Es kommt jeden Tag ein Lehrer zu mir nach Hause. Das heißt, du kannst gar nicht alleine aus dem Haus gehen? Es wird sehr schwer. Kannst du überhaupt gehen? Kannst du in der Wohnung gehen? Ja, ich benötige dafür technische Hilfsmittel, beziehungsweise Rollator. Was? Rollator? Ja. Was ist das? Das ist ein kleiner Wagen. Meist für Gehbehinderte. Mhm. Und durch mein Gewicht werde ich eben als gehbehindert eingestuft, weil für mich sehr schwer ist, mein Gewicht auf meinen Füßen zu tragen. Mhm. Also kleiner Wagen, kann man sich das so profan vorstellen wie ein kleiner Rollstuhl, in dem du sitzt? Nee, ich sitze nicht darin, sondern den Wagen kann ich vor mir herschieben und kann mich dann auch gleichzeitig auf den Wagen abstützen. Ach so. Entschuldigung. Ja. Ich bin immer noch ganz baff. Also das habe ich noch nie gehört. Ein Junge von 12 Jahren, der 190 Kilo wiegt. Wie lange leidest du denn schon an dieser Krankheit? An akuter Fettleibigkeit leide ich ungefähr seit 2 Jahren. Mhm. Und an der gewöhnlichen Fettleibigkeit, die öfters bekannt ist, seit 4 Jahren. Mhm. Also alles auch noch nicht so ganz lange, seit 4 Jahren. Da warst du warst also bis zu deinem 8. Lebensjahr ein ganz normaler Junge, der ein normales Gewicht hatte. Ja, das fing ungefähr mit dem 8. Lebensjahr an. Das... Oh, bin ganz aufgeregt. Macht nichts, kriegen wir schon hin. Und zwar bei meiner Geburt haben die Ärzte nicht festgestellt, dass mein Magen zu groß war. Mhm. Bis zu meinem 8. Lebensjahr war das für mich auch kein Problem. Mhm. Konnte ohne Probleme damit leben. Mhm. Bis zur 3. Klasse konnte ich auch zur Schule gehen. Mhm. Dann wurde das immer schwerer. Ich habe immer mehr Gewicht drauf gehabt. Und dann mit 9 habe ich schon 90 Kilo gewogen. Mhm. Also das ging so ganz allmählich nach oben, das Gewicht. Ja. Du warst nicht bis zu deinem 8. Lebensjahr ein Strich in der Landschaft und hast dann innerhalb von einem halben Jahr wahnsinnig zugenommen. So war es nicht. Es ging ganz allmählich. Ja, es ging so ganz langsam bergauf. Mhm. Und akute Fettleibigkeit, was heißt das jetzt genau? Hast du gerade den Unterschied gemacht? Und zwar liegt der Unterschied darin, dass man stärker zunimmt, in kürzerer Zeit. Mhm. Wie viel hast du denn jetzt, sagen wir mal, im letzten Jahr zugenommen? Im letzten Jahr waren es rund 35 Kilo. 35 Kilo? Mhm. Mhm. Wie sieht denn das aus so mit so ganz normale Sachen? Also beispielsweise Schlafen. Hast du ein normales Bett? Nein, ich habe eine selbstgebaute Konstruktion. Mhm. Auch sehr stabil. Ich brauche 2 Lattenrost in meinem Bett, anstatt 1. Die sind übereinander gestapelt. Mhm. Ich brauche eine Matratze Gewichtsklasse 4, das ist wieder eine Konstruktion. Normalerweise die höchste Stufe ist 3, ich brauche 4. Mhm. Also die Spezialanfertigung wahrscheinlich dann? Mhm. Ja. Und das Bett ist ziemlich breit und tief. Mhm. Du lebst mit deinen Eltern in einer Familie vermutlich? Ja. Ja. Hast du noch Geschwister? Nein. Du hast ein eigenes Zimmer und das ist genauso hergerichtet dann für deine Bedürfnisse. Ja. Kannst du alleine baden oder duschen? Das wird schon schwerer. Da hilft mir dann die Frau, die am Wochenende zu mir kommt und mir behilflich ist bei den Dingen, die ich eben nicht alleine machen kann. Mhm. Und ja, die hilft mir dann eben, mich zu waschen. Mhm. Und wie ist das? Kannst du, ich stelle mir das auch vor, dass du natürlich einen sehr großen, natürlich auch einen sehr großen Umfang vom Unterleib hast. Mhm. Passt du überhaupt auf eine normale Toilette drauf? Nein. Ich habe, also man kann sich das so vorstellen, wir haben mein Eigenheim. Mhm. Auf der oberen Etage kann man sagen, hause ich. Mhm. Und meine Eltern leben eben in der Etage darunter. Mhm. Und auf meiner Etage sind eben viele Dinge speziell angefertigt, nur für mich, mhm, damit ich mich in dieser Wohnung auch fortbewegen kann. Ja, und so auch die Toilette für dich, speziell angefertigt? Ja, das ist eine Spezialtoilette. Mhm. Das ist kein dickes Porzellan mehr, sondern das ist eine Stahltoilette. Mhm. Und wahrscheinlich dann auch größer im Umfang. Ja, ja. Man kann, mhm, sich das vorstellen, Umfang ungefähr wie eine Spüle mit diesem Abstellbrett. Mhm. Mhm. Sag mal Sven, wenn man so sehr viel zunimmt und ständig zunimmt, und das ist ja eine ganze Menge von, wenn du sagst, im letzten Jahr ungefähr 35 Kilo zugenommen, jetzt auf 190 Kilo mit 12 Jahren, isst du auch entsprechend sehr viel? Musst du, hast du das Bedürfnis, sehr viel zu essen? Ich versuche nicht viel zu essen, aber es überkommt mich einfach, dann sehr viel zu essen. Kannst du uns mal so vielleicht so eine Vorstellung machen, wie viel du pro Tag so verdrückst? Ja, zum Frühstück sind es jetzt seit ungefähr einem Jahr nur noch 7 Brötchen. Mhm. Davor die Jahre waren es dann jeweils 13 oder 14 Brötchen sogar. Mhm. Ich bekomme jetzt Spezialtabletten dafür, mhm, damit ich eben weniger esse. Mhm. 7 Brötchen, die sind wahrscheinlich auch dann belegt mit, ja, mit Wurst oder Marmelade? Ja, oder Butter, Wurst, Marmelade und alles richtig fettig, mhm, eben. Mhm. Zum Mittagessen kann man das rechnen, ich ernähre mich hauptsächlich von Pommesbude, weil meine Eltern berufstätig sind, mhm, nachmittags keiner hier ist. Mhm. Meine Freunde versorgen mich zu dieser Zeit. Wie viel Pommes vertilgst du denn dann pro Mittag beispielsweise? Meinst du jetzt vor 3 Jahren oder? Nicht, lass mal von jetzt reden, im Moment. Im Moment esse ich am Mittag ungefähr 5 Pommes. 5 Portionen Pommes? Mhm. Ja. Und mit Mayonnaise und irgendeiner Soße drauf? Ja, alles drauf. Und dazu auch noch irgendwie Currywurst oder? Ja, ab und zu auch mal ein doppelter Currywurst, mhm, oder so, ja. So, wir gehen mal den Tag weiter. Gibt es nachmittags so, naschst du auch Süßes? Das ist bei uns nicht das Problem. Also Süßigkeiten gibt es bei uns genug. Mhm. Nur, dass wenn meine Eltern dann am Tag wiederkommen, wenn meine Eltern das am nächsten Tag dann in die Schublade sehen, wo eben diese Süßigkeiten drin sind, ist halt nur noch sehr wenig davon übrig, was eigentlich drin war. Das heißt, du naschst auch viele Süßigkeiten. Wie, ja, viel Mars, Milky Way oder Nuts oder gehen da drauf pro Nachmittag? Pro Nachmittag kann man rechnen eine Tüte Chips, mhm, eine Tüte Knickknacks, mhm, und eben der Rest, den ich so esse. So, und dann ist irgendwann auch Abendbrotzeit, wo du wieder Hunger hast. Ja, Abendbrotzeit, da sind meine Eltern da. Meine Eltern achten auch darauf, was ich zu mir nehme. Mhm. Und zwar zum Abend darf ich dann jeweils noch ein halbes Brot essen. Was ja für dich ein Witz ist, ne? Ein Kruben. Mhm. Ein halbes Stück Brot oder die Hälfte von einem ganzen Brot? Die Hälfte von einem ganzen Brot. Ach so, entschuldige, ich dachte, wenn ich ein halbes Brot sage, dann meine ich eine halbe Scheibe Brot. Nee, ist schon die Hälfte von einem ganzen Brot. Die Hälfte von einem ganzen Brot, auch wieder belegt mit allerlei Köstlichkeiten. Ja. Mhm. Und in der Nacht, so wie jetzt, naschst du dann auch nochmal was und greifst nochmal in den Kühlschrank? Also ich versuche es mir nachts zu verkneifen. Nachts, mhm, habe ich eigentlich auch nicht das Bedürfnis zu essen. Was aber morgens so ab 6 Uhr wieder einsetzt. Das heißt also, wenn ich morgens um 6 wach werde, sofort in die Küche und essen. Sven, wenn man solche Unmengen von also für uns normale Leute Unmengen von Lebensmitteln vertilgt, du musst doch ständig auf dem Klo sitzen, um es, ja, wieder auszuscheiden. Wie oft am Tag gehst du aufs Klo? Am Tag ungefähr 6-mal. 6-mal. 6-7-mal. Jetzt erscheinst du mir mit deinen 12 Jahren sehr weit schon. Wir können uns ja ganz normal unterhalten, fast wie erwachsene Leute. Ja. Jetzt verstehe ich nicht, Sven. Wahrscheinlich hast du dich über deine Krankheit auch schon gut informiert und weißt eine ganze Menge darüber Bescheid. Ja. Ne, glaube ich, so hört sich das an. Ja. Und ich glaube nicht, dass man so wie du lebst, glücklich lebt. Weil du kannst ja kein normales Leben führen. Ja, das Einzige, was mich eben glücklich macht, ist, wenn mich nachmittags mal meine Freunde besuchen kommen. Ja, siehst du, also schöner wäre es ja auch noch, wenn du alleine mal rausgehen könntest und ja. Ich glaube, das ist gar keine Frage in dem Fall mehr. Mhm. Jetzt wundere ich mich so sehr, dass du dir den ganzen Tag so viel Kram reinpfeifst, was nun nachweislich für jemanden, der dickleibig ist oder mit dem Gewicht zu kämpfen hat, einfach die Obersünde ist. Warum isst du so viel fettige Sachen? Warum isst du so viel Fritten? Warum musst du noch dick Butter aufs Brot? Warum versuchst du das sich alles mal vielleicht auch mit einem Arzt zusammen zu reduzieren? Ja, es ist so, ich will nicht so viel essen, aber es ist so, ich esse morgens ein Brötchen und dann kriegt mein Magen eben das Bedürfnis nach mehr. Mhm. Dann esse ich ein zweites Brötchen und so geht's dann weiter. Ja, und dann geht das so weiter, bis irgendwann der Magen dann sagt, ist gut, reicht. Das heißt, dass du hast es gerade auch gesagt, dass du immer sehr viel Hunger hast, weil du auch einen zu großen Magen hast. Ja. Das ist immer, du hast auch richtig Appetit dann, ne? Es ist nicht so, dass es nur aus Frust ist, sondern du hast auch Hunger. Ja. Mhm. Aber deine Eltern beschäftigen sich doch sicher auch sehr mit dir. Und wenn du so schwer bist mit 190 Kilo, bist du ja eigentlich auch sehr gesundheitsgefährdet. Waren deine Eltern noch nicht mit dir mal in Kliniken oder in psychosomatischen Krankenhäusern oder hat man irgendwas mit dir schon mal gemacht? Ja, also ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt hatte, dass mein Hausarzt mich jedes Wochenende besuchen kommt auch, mich untersucht nach irgendwelchen Krankheiten oder Symptomen, die eben aufgrund dieser Krankheit noch hervorgerufen werden. Mhm. Und dieser Arzt hatte mich auch schon auf einige Kliniken abgewiesen und sonstiges. Und da ist dann herausgefunden worden, dass der Magen verkleinert werden muss. Aber das geht bei mir erst, so wenn ich 18 bin. Ja, aber was passiert bis? Ich wollte gerade sagen, als Kind kann man das, soweit ich auch informiert bin, gar nicht. Bei Kindern kann man das nicht machen. Aber Jugend. Nein, das liegt nicht daran, dass ich noch ein Kind bin, sondern bei mir ist vor dem Magen so eine Fettschicht, dass die Ärzte nicht an den Magen reinkommen würden, ohne irgendwelche anderen Gefäße oder so zu beschädigen. So, das bedeutet, dass du bis zu deinem 18. Lebensjahr. Aber wieso ist es dann beim 18. Lebensjahr anders? Wie? Weil ich bekomme, glaube ich, habe ich schon gesagt, Medikamente, die eben den Hunger etwas zügeln. Ja. Ja. Und deswegen seit dem letzten Jahr, seitdem ich diese Medikamente regelmäßig einnehmen muss, esse ich weniger und dadurch nimmt das Gewicht halt auch nicht so rapide zu. Ich wollte sagen, es nimmt nicht so rapide zu, aber du hast ja noch viel zugenommen, ne? Ja, anstatt 35 Kilo nehme ich dann nur noch so 27, 28 Kilo zu. Demnächst. So ist das, das ist in meinem Zustand im Moment schon ein großer Fortschritt. Mhm. Aber wenn ich mir vorstelle, dass du jetzt im nächsten Jahr nochmal 27 Kilo zunimmst, dann bist du über 200 Kilo. Ich muss ehrlich sagen, ich wundere mich, dass deine Eltern dann nicht Gott in die Welt in Bewegung gesetzt haben, dass du in eine Klinik kommst, dass man dich Tag und Nacht... Ja, ich habe von meinem 8. bis 9. Lebensjahr das gesamte Lebensjahr in einer Klinik verbracht. Ach so. Und die haben mich versorgt, haben auch schon versucht, Operationseingriffe durchzuführen, aber... Es hat nichts genutzt. Da ist eben rausgekommen, dass es zu gefährlich wäre, dass man andere Gefäße mit beschädigen kann. Ich verstehe. Du hast gerade ganz am Anfang sowas gesagt. Du kannst natürlich auch nicht in die Schule gehen und so ein normales Schülerleben führen. Du hast dann Privatunterricht zu Hause. Ja. Mhm. Jetzt frage ich mich natürlich, warum ruft der Sven an hier? Auch so in tiefer Nacht. Was ist der Hintergrund? Ja, weil der Sven sich Hilfe von dir erhofft, eben was er machen könnte. Vor allem, weil ich schon mal angerufen hatte zum Thema, meine Krankheit ist mir peinlich. Und dann bist du nicht durchgekommen, oder was? Doch, durchgekommen schon, aber... Aber wir haben ja nicht miteinander geredet. Die Person in der Redaktion, da schien das alles so unglaubwürdig, dass ich nicht zurückgerufen wurde. Und ja, hatte letzten Freitag auch versucht, weil ich kann ja so in der Woche nicht telefonieren, weil ich morgens ja wieder Unterricht habe. Sven, wissen deine Eltern, dass du dich hier mit mir unterhältst? Nein. Warum hast du denen das nicht erzählt? Weil meine Eltern so gar nicht wissen, was ich so zum Mittagessen zu mir nehme. Ach, die wissen das alles. Und das brauchen sie auch nicht wissen. Aber woher hast du denn dann die Kohle? Das kostet auch sehr viel Geld, immer so viel sich kommen zu lassen von der Frittenbude. Ja, ich lasse es mir erstens nicht kommen, sondern lasse es mir bringen von Freunden, wie ich schon gesagt habe. Ja, so meinte ich es jetzt, ja. Und ich hatte mir... Geld angespart und das war über 1000 Mark. Das habe ich in meiner Spardose gehabt und davon kann ich mir eben mal ein Mittagessen finanzieren. Also deine Eltern denken, was denken die denn, was du am Tage isst? Meine Eltern denken zum Frühstück ungefähr 5 Brötchen nur, anstatt 7. Zum Mittag vielleicht nur 3 Pommes. Und zum Abendessen sind meine Eltern ja da, wissen wir, dass ich ein halbes Brot esse. Weil meine Eltern eben denken, dass ich am Tag weniger zu mir nehme, dass ich dann am Abend mehr zu mir nehme. Weiß denn dein Arzt, der dich betreut, weiß der, dass du so viel isst? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee. Mein Arzt darf das nicht wissen. Und zwar aus dem Grund, dass es sogar seine Idee war, weniger zu essen. Und eben die Menge, die meine Eltern denken, die ich esse. Weißt du, Sven, ich glaube, dass der allererste Schritt, ich bin ja natürlich überhaupt gar kein Mediziner und weiß nicht, wie man mit so einer hochkarätigen Krankheitsbild umgeht. Nur mein gesunder Menschenverstand sagt mir, dass das so nicht weitergehen kann. Ich habe gewisse Sorge, dass du eine schwere Krankheit bekommst, wenn das so weiterläuft. Und das ganz, ganz üble Dinge passieren. Ja, du hast gerade angesprochen, dass ich Krankheiten davontragen werde. Ich habe schon Krankheiten davongetragen. Ich hatte mehrere Tumore in der Bauchgegend eben, wo sich dieses viele Fett angesammelt hat, die aber alle operativ entfernt werden konnten, daher, dass sie weiter an der Oberschicht lagen. Also das kommt auch alles noch dazu. Ja, Tumore. Was ist, wenn ich glaube, jetzt sage ich dir das wirklich in ganz großer Ernsthaftigkeit, dass der allererste Schritt jetzt sein muss, wenn dir das auch schwer fällt, dass du das deinen Eltern sagen musst und auch deinem Arzt, wie du lebst. Ich glaube, dass das allererste erstmal ist. Und dann würde ich gleich gerne, dass du im Anschluss an diese Sendung mit meinem Psychologen redest. Weil der natürlich viel besser informiert ist, was man in einer solchen extremen Situation machen kann. Und vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, das kannst du gleich mit meinem Psychologen ja mal besprechen, dass der Psychologe vielleicht an einem anderen Tag, wenn nicht heute Nacht, mit deinen Eltern auch mal redet. Denn ich glaube, jetzt muss richtig was groß gemacht werden bei dir. Sonst bist du vielleicht mausetot bald. Wie denkst du, hast du nicht selbst Angst, dass das ganz schlimm enden könnte, wenn das wohl weiterläuft? Ja, sicher. Sicher habe ich auch Angst davor, dass irgendwann mal was Schlimmes mit mir passiert, aber es lässt sich nicht ausschalten, weil du kennst das sicherlich auch, wenn du Hunger hast, musst du essen. Klar, Sven, aber ich weiß auch, dass gerade für ganz komplizierte Krankheiten, und du hast ja eine ganz schwere Krankheit, dass es da auch immer wieder Therapiemöglichkeiten gibt. Man muss nur richtig lange suchen, bis man an den richtigen Fachmann und Facharzt gekommen ist, mit dem man das machen kann. Man darf sich dem nicht so hingeben, weil das Ende ist dann ja abzusehen. Du hast doch bestimmt mit deinen 12 Jahren irgendwie mal so verrückte Träume, wie du gerne mal später leben möchtest. Hast du die Träume? Ja, wenn ich Träume habe, ich habe immer so Träume, was ich später für Berufe ausüben werde. Erzähl mir das mal. Den Träumen bin ich dann Anwalt, Arzt oder irgendwie sowas. Also ich. Siehst du, du kannst natürlich nur Anwalt und Arzt oder was auch immer sein, wenn du diese Krankheit in den Griff kriegst. Ne? Du kannst in dem Zustand mit 200 oder was ich, 250 Kilo, wenn du Erwachsener bist, wirst du kein normales Leben und keinen normalen Beruf ausüben können. Daher muss jetzt alles in dem Alter, in dem du jetzt bist, dran gesetzt werden, dass dir dem Sven geholfen wird. Könntest du mir das fast schon versprechen, dass du das deinen Eltern sagst, wie du isst? Ja. Fällt dir schwer, ne? Ja, sicher wird es mir sehr schwer fallen, aber... Was meinst du denn, wie die darauf reagieren? Sind die dann sauer, dass du sie... Nein, sauer sein werden sie nicht, weil meine Eltern den Grad der Krankheit kennen. Und da sie wissen, dass ich essen muss. Sucht ist es nicht und... Ja, Sucht und Gier ist es nicht, aber einfach... Ich muss essen. Gut, aber dann gibt es sicher andere Möglichkeiten, dir dieses Sattheitsgefühl zu vermitteln, als der mit Fritten und Mayo, ne? Ja. Das ist ja der Punkt. Deine Eltern sind berufstätig den ganzen Tag. Du bist alleine, ne? Ja. Das ist natürlich dann auch eine große Verlockung, ne? Eigentlich dürfte in eurem Haus gar nichts Süßes sein. Kein Maß, kein gar nichts. Und dass du einfach, isst denn auch schon mal Obst und Gemüse und solche Sachen? Ja, das kommt abends manchmal noch zu dem halben Brot dazu. Mal 3 oder 4 Äpfel. Eine Banane und sowas kommt eben dazu. Also ich will jetzt gar nicht anfangen, dich ernährungsmäßig zu beraten, weil ich da wirklich keine Ahnung von habe und in deinem Fall wäre es wirklich fatal, wenn ich dir jetzt großartige Sachen von mir geben würde. Meine Bitte nochmal, sprich erstmal jetzt mit deinen Eltern ganz offen darüber, wie dein Leben aussieht tagsüber, während sie nicht da sind. Schritt 1. Schritt 2 ist, dass ich dich auch sehr bitte, mit meinem Psychologen jetzt zu reden. Und der Peter hat das Gespräch jetzt mitgehört, Peter heißt der Psychologe. Der wird dann vielleicht auch noch ein paar Sachen mit dir bereden, was deine Eltern betrifft, okay? Du, Domian. Und ich wollte noch was sagen. Ich möchte denen danken, die mir täglich helfen, meinen Freunden, die mir täglich zur Seite stehen und mir helfen eben in meinem Leben, Und zwar sind das Swobo, Tabea und Laura. Mhm. Die drei helfen mir wirklich. Die grüßen wir jetzt hiermit. Ja. Ganz herzlich. Du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Lieber Sven, alles Gute von Herzen. Ich hoffe, dass wir vielleicht mal in einem halben Jahr oder so nochmal reden können und du sagst mir, ich habe nicht 35 Kilo zugenommen, sondern ich habe 20 Kilo abgenommen. Aha. Das wäre toll. Okay. Würde ich mich freuen. Alles Gute. Viel Glück noch vor der Sendung, Domian. Okay, tschüss. Tschüss. Mann, Mann, Mann. Ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist der Oliver. Hallo. Und der ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Mein Thema ist Geschwindigkeitsrausch. Mhm. Da bist du ja bei mir an der richtigen Adresse jetzt. Erzähl. Ja, also ich bin voll im Geschwindigkeitsrausch. Ich habe ein sehr schnelles Motorrad und fahre über der Autobahn, also die Maschine hat 176 PS und fahre so mit 320, 340 über der Bahn. 320? Ja. Das geht? Das geht, ja. Oder am Nürburgring auch. Ich habe neulich gelesen, dass es erst jetzt ein Motorrad gibt, das so schnell fahren kann. Hast du ein Motorrad? Ja, die habe ja letztes Jahr die Hayabusa von Suzuki. Genau. Ja, richtig. Die hast du? Ja, die habe ich mir gekauft. 320 auf der Autobahn. Ja. So schnell kann man ja gar nicht denken, sich das vorzustellen. Nein. Man sieht auch quasi auf der Bahn nichts. Man sieht da nur auf dem Mittelstreifen nur einen geraden Streifen. Mhm. Das also pass auf, Oliver. Ich habe irgendwie Verständnis dafür auf Geschwindigkeitsrausch. Ich muss zugestehen, obwohl ich für Tempo 130 auf den Autobahnen bin, politisch bin ich dafür, fahre ich gerne schnell. Weil ich das auch nachvollziehen kann bei dir, wenn du sagst, ich fahre gerne schnell. Warum, wenn du so Bock drauf hast und dir auch so einen heißen Ofen kaufst, warum fährst du nicht ausschließlich auf Rennstrecken wie dem Nürburgring diese Maschine aus? Warum machst du das auf einer öffentlichen Autobahn und gefährdest dich und andere Menschen damit? Na, ich wohne hier in der Nähe von der Eifel und die Zeit auch. Ne? Ich bin berufstätig und arbeite auch halt sehr viel. Mhm. Und das halt dann abends zum Abschalten auf. Ich muss ja wirklich sagen, ich habe da überhaupt kein Verständnis. Weil du bist so fahrlässig, du sagst mir natürlich jetzt, ich bin ein toller Fahrer und mir passiert das nicht, wie das alle sagen. Aber du, Oliver, dein Leben gefährdest du jedes Mal damit. Ja, ich weiß ja. Und du gefährdest das Leben von uns allen, die wir zufällig auf der Autobahn sind und so ein Hirni da vorbei gerast kommt. Und da brauche ich nur eine kleinste, das muss ich ja gar nicht erzählen, eine kleinste Kleinigkeit, eine Irritation und schon ist es aus. Na, ich habe mich doch schon mal auf der Bahn hingelegt, ne? Aber wahrscheinlich nicht in der Geschwindigkeit. Nein, war ein bisschen langsamer. Mhm. Weil ein Autofahrer, wie ich angekommen bin, zu spät rausgezogen hat. Was kostet denn eigentlich diese Wahnsinnsmaschine? Die kostet doch Vermögen. 26.000 habe ich bezahlt. 26.000? Ja. Mhm. Okay, das Geld habe ich auch gehabt, ne? Ich verdiene auch den entsprechend gut in meinem Beruf. Und also das Geld hat noch nicht wehgetan. Mhm. Jetzt erkläre mir bitte, warum du das, obwohl es dir klar ist, was für Risiken damit verbunden sind, du das immer wieder tust. Ich gehe da mal von aus, dass ich schon so halbsüchtig bin. Und das ist die einzige Methode, wo ich abschalten kann nach der Arbeit auch. Hey, da gibt es aber bestimmt noch andere, wenn man mal ein bisschen sucht, wie man sich irgendwie wegklicken kann. Und nicht gerade mit 120. Hast du Familie? Hast du eine Freundin? Nee, ich bin im Moment Single. Mhm, aber leben deine Eltern noch? Meine Eltern leben noch, ja. Was sagen die dazu? Die sagen, ich bin bekloppt. Deine Mutter hat wahrscheinlich Angstschweiß auf der Stirn, wenn sie weiß, du bist unterwegs, ne? Ja, sie auch. Also, sie ist auch mal froh, wenn ich sie anrufe, ne? Mhm. Ich finde es ja auch schon moralisch verwerflich, muss ich sagen, dass solche Maschinen überhaupt hergestellt werden. Es dürfte gesetzlich einfach nicht möglich. Es war ja auch lange untersagt. Es ist ja durch die EU, durch so eine seltsame EU-Norm wieder aufgebrochen worden, dass so etwas überhaupt auf die Straße, das gehört nicht auf die Straße, finde ich. Ja, Kawasaki plant ja wieder was anderes, ne? Noch schnelleres rauszubringen. So, jetzt hast du mir gerade gesagt, ich habe dich gefragt, warum tust du es? Und dann hast du mir gesagt, ja, nur so kann ich mich erholen von meinem Job und kann abschalten. Ja. Aber das ist doch keine Begründung, Mensch. Da schaltest du dich vielleicht irgendwann demnächst für immer ab, wenn du dich von deinem Job abschalten willst. Ja, also ich weiß es nicht. Ne? Nee. Ich gehe davon mal aus, dass ich schon so süchtig bin. Ne? Gut, dann die Sucht kann man ganz schnell beenden, indem man das Ding verkauft. Ja, Ja. Aber Motorradfahren ist meine Leidenschaft. Ich fahre seit nichts aber. Nee, da habe ich gar kein Verständnis für. Ich habe Verständnis, wenn Leute in Drogenprobleme haben und sagen, ich habe große Probleme damit und so weiter. Aber hier nicht. Hier geht es um Leben. Um dein Leben und das und um vielfach anderes Leben auch. Ja. Rigorose Einstellung, da diskutiere ich auch gar nicht mehr drüber. Ich könnte den Hals kriegen, wenn ich Autobahn fahre. Heute Abend habe ich noch so eine Situation auf der im Ruhrgebiet auf der Autobahn erlebt, dass ein Wahnsinniger sich provoziert fühlt und dann rechts vorbeifährt, dann schimpft, weil man irgendwie nicht schnell genug gefahren ist oder was weiß ich. Das sind schwer bewaffnete Menschen mit ihren Autos auf der Autobahn. Was sehne ich den Tag herbei, wenn dass die Politik sich durchringt, die 130-Grenze. Es würde alles wunderbar klappen. Ja, ich hoffe nicht, dass das so weit kommt. Ich hoffe es sehr. Das große Amerika, unser aller Vorbild, immer wieder in Amerika, USA. Darf man nicht schnell fahren auf diesen tollen Highways, wo man wirklich rasen könnte bis zum Gehtnichtmehr. Und es funktioniert auch. Nur wir in unserer winzig kleinen Bundesrepublik Deutschland, wo es bald nur noch Straßen gibt, rasen wie die Bescheuerten durch die Lande. Und uns interessiert es nicht, wie viele Kinder draufgehen, wie viele Tausende von Menschen jedes Jahr auf den Autobahnen sterben. Interessiert uns alles gar nicht. Nur weil wir Lust haben. Freie Fahrt für freie Bürger. Na toll, wenn die freien Bürger dann eine Woche später im Sarg liegen und verfaulen. Ein Freund von mir hat sich totgefahren an meinem Auto. Mhm. Und das hat auch nicht so einen Stich in dir ausgelöst, dass du gesagt hast, ich mache jetzt Veränder was bei mir? Wie lange ist das jetzt her? 8 Jahre ist das jetzt her. Mhm. Und der ist auch mit dem Auto gefahren, auch ziemlich schnell. Mhm. Also weiß nur von Aussagen von seiner Freundin. Und ja, das weiß ich nicht, wie schnell er gefahren ist, also so um die 180, 200 auch im Auto. Mhm. Und ist irgendwo voll, hat den Wagen über die Kontrolle verloren. Mhm. Hat gerade, weiß ich nicht, 4 Wochen den Führerschein gehabt, hat sich direkt ein schnelles Auto gekauft. Ich habe auch erst gesagt, kauf dir erstmal ein langsames Auto. Mhm. Und später kannst du dir ein schnelles Auto kaufen. Und weiß ich nicht, der ist da in die Leitplanke rein. Mhm. Und der war auch nicht angeschnallt, direkt irgendwie. Ja, solche Geschichten hören wir nur leider jeden Tag. Jeden Tag. Ja. Jeden Tag lesen wir und hören wir das. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich fahren kann. Ne? Ach, Oliver, mach dich jetzt nicht lächerlich. Das sagen alle Leute. Alle sagen das. Ja. Und die schlimmsten Unfälle verursacht haben, haben das vorher auch gesagt. Ach, ich bin teuer Autofahren, mir passiert das nicht. Es kann immer passieren und es kann vielleicht auch schon dadurch passieren, dass du gar nicht schuld bist und jemand anders schuld ist. Ja. Jetzt sag mir doch mal bitte, wenn man 320 auf der Autobahn fährt, ja. Kann man denn da überhaupt noch reagieren? Weil man sieht überhaupt gar nichts mehr, so schnell geht das. Wenn ich zwar, ich kenne das, ja, was bin ich im Auto höchstens schon gefahren, 220 Mal. Ja. Das ist ja schon Stress, dass man im Auto voll konzentriert sein muss. Aber auf dem Motorrad 320. Ja, du fährst also, wie gesagt, du siehst also nur die Mittelstreifen, ne? Also durchgehenden Streifen, also sonst also siehst du nichts. In dem Moment, wo ein Auto, was ja immer wieder mal vorkommt, einfach mal auf die linke Seite geht, um zu blinken, bist du Hackfleisch, ne? Dann bin ich weg. Bist du weg? Absolut. Sofort. Mhm. Mhm. Und meine Familie hat auch den Auftrag, das haben sie auch von mir schriftlich bekommen. Falls, was ich natürlich nicht hoffen will, dass ich irgendwann mal Glück, also irgendwie tödlich verunglücke, dass dann auch alle Maschinen abgestellt werden sollen. Wie alle Maschinen abgestellt werden? Ja, Herz-Lungen-Maschine, wenn mich nur noch Maschinen am Leben erhalten. Mhm. Ja, da habe ich keine Lust drauf. Und da haben meine Eltern auch volles Verständnis zu. Ja, deine Eltern sollten vielleicht weniger Verständnis, aber die können ja auch nichts gegen dich unternehmen, dass du dir solche Dinge kaufst. Das, was ich für einen Eindruck habe, dass du eigentlich so, wenn wir so rational miteinander diskutieren, du meine Auffassung bist. Aber auf der anderen Seite deine Emotionen so stark sind, dass du sagst, ich mach's trotzdem. Habe ich den Eindruck, einen richtigen Eindruck? Ich weiß nicht so richtig, was du jetzt meinst. Ich meine, dass du eigentlich meine Überzeugung bist, was ich gerade gesagt habe. Dass es Wahnsinn ist, das zu machen und dass man es nicht tun sollte. Ja, okay, klar, sicher ist das Wahnsinn. Aber du tust es trotzdem. Ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch schon süchtig danach. Ja, na und? Also wir drehen uns im Kreis. Ich find's völlig bescheuert, Oliver. Tut mir leid. Ja. Tut mir leid. Es tut mir leid für dich und für die Menschen, die durch dich vielleicht irgendwann mal schweres Leid erfahren. Okay, aber trotzdem noch ein großes Lob an deiner Sendung. Ja, ich danke dir herzlich. Super. Und ich hoffe natürlich von ganzem Herzen, dass du niemals irgendwo gegenfährst oder dass du gesund durch die Welt kommst. Ja, traue ich natürlich auch. Ne? Ja, klar. Ja. Oliver, in diesem Sinne, mach's gut. Okay, du auch. Ciao. Ciao. 1:29:25 und jetzt machen wir eine kleine Pause. 31 und 25 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefontalkshow Domian. Heute ohne feste Themenvorgabe von uns. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Ein Hinweis an dieser Stelle schon mal auf nächste Woche. Genau in einer Woche, nächste Woche Freitag, haben wir hier wieder mal prominenten Besuch. Zu Besuch sein wird der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement. Der wird hier neben mir sitzen. Und ihr könnt den Wolfgang Clement all das fragen, was ihr ihn schon mal fragen wolltet. Ihn, den Politiker Clement, aber auch den Menschen Clement. Eine Stunde lang Talk zwischen Clement und euch und zwischen Clement und mir nächste Woche Freitag. Heike, 19 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Heike. Sie lacht, das freut mich. Ja. Was ist los? Was ist dein Thema? Ja, also mein Thema ist, dass mein Freund im Gefängnis ist. Das ist dann weniger lustig, ne? Wegen Mord. Wegen Mord? Ja. Also das kam jetzt auch im Fernsehen jetzt die letzten Tage. Mhm. Und er hat mit 6 anderen Freunden die Sandy W. in Chemnitz ermordet. Den wen ermordet? Sandy W. Wie alt war die? Die Sandy Walter, die war 20, glaube ich. Er hat das zusammen mit anderen Leuten gemacht? Ja, ja, hat so einen Steinbruch runtergestoßen. Ich habe diesen Fall nicht verfolgt. Beschreib doch mal, was genau da vorgefallen ist. Also, sie war Prostituierte. Mhm. Und zu 8 haben sie eben eine Agentur gehabt. Mhm. Und mein Freund hat sie mit zu den Terminen gefahren. Danach haben sie sie abgezockt. Also haben das Geld mitgenommen. Und irgendwann... Wer hat das Geld mitgenommen? Mein Freund hat eben von den Kunden dann sich bezahlen lassen. Also, mhm. Weil dein Freund, ist dein Freund Zuhälter? Ja, so mehr oder weniger. Mehr oder weniger, mhm. Ja. Und irgendwann hat sie Sandy sich gedacht, verdient sie auf eigene Faust weiter. Mhm. Und ja, das war halt ihr Fehler. Dann haben sie sich zu 7 gesagt, okay, jetzt erzählen wir ihr eine Lektion. Also 7 Freunde oder 7 Zuhälter, Freunde von deinem Freund? Ja, Freunde von meinem Freund. Also seine damalige Freundin, also jetzt seine Ex, die war mit dabei. Mhm. Die hat das hauptsächlich mit angezettelt. Die war der Hauptverdächtige jetzt. Und in ihre Wohnung haben sie die Sandy halt eingeladen. Mhm. Und dort haben sie die mit einem Baseballschläger ins Gesicht geschlagen und die Haare angesenkt und die 7 Männer und war die Ex, waren die 7 Männer und war die Ex-Freundin auch dabei in der Wohnung? Nee, das waren 3 Frauen und 4 Männer. Ach so, das waren ja nicht nur Männer. Ja, mhm. Ja. Und dann musste die Sandy sich noch ausziehen, mhm. Und dann haben sie übers Feld gejagt und noch sollte dann noch einen Steinbruch runterspringen, 40 Meter in die Tiefe. Also wir waren ja gerade erstmal in der Wohnung. In der Wohnung hat man sie schon misshandelt, ja. Und dann, ja, hat man sie ins Auto geschafft und irgendwo rausgefahren, oder? Ja, ja. Mhm. Und dann nackt übers Feld gejagt. Ja. Und seit 40 Meter in Steinbruch tief springen. Hat man sie runtergestoßen oder getrieben? Ja, ja, weil sie das nicht machen wollte. Also musste man ja nachhelfen. Und da lag sie noch 9 Stunden. Und bis sie dann daran gestorben ist. Und niemand hat ihr geholfen? Nee, gar nicht. Nach wie vielen Stunden hat man sie denn dann entdeckt? Das weiß ich nicht. Erst nach ein paar Tagen, glaube ich. Nach ein paar Tagen erst. Ja. Und dein Freund mit seinen Freunden und Freundinnen, die sind dann abgehauen? Ja, die sind dann abgehauen. Und ja, das war direkt letztes Jahr im November. Mhm. Und ich habe ihn aber erst dieses Jahr kennengelernt. Ach so, das heißt, er ist dann gar nicht direkt gefasst worden. Nee. Du hast ihn dieses Jahr im November, das war voriges Jahr im November war die Tat. Ja. Und du hast ihn dieses Jahr wann genau kennengelernt? Im Januar, Anfang Januar gleich. Im Januar kennengelernt. Und warst dann zusammen mit ihm wie lange? Dann 2 Monate ungefähr. Also im März ist er erst geschnappt worden. Und da warst du völlig ahnungslos. Du wusstest gar nicht, mit wem du da zusammen warst. Ja, ja. Ich wusste zwar von dem Mord, aber er hatte mir halt eine andere Geschichte von der Vietnamesen-Mafia aufgetischt. Ah, also, aber dir war schon klar, dass er irgendwie so mit dem Milieu zu tun hat und dass er auch an dieser Sandy irgendwie dran war, in der Nähe lebte, dass er irgendwie, dass da Berührungspunkte gab. Ja, dass da irgendwo was war. Hm. Wie ist das dann aufgeflogen? Die Hauptverdächtige, die hat dann eben irgendwie alle Namen verraten, als die Polizei nochmal nachgefragt hatte, weil die Aussagen alle widersprüchlich waren. Mhm. Hat dein Freund gleich ein Geständnis gemacht und hat gesagt, ja, ich war dabei und ich trage auch Schuld daran? Als sie dann gefasst haben, ja. Was ist denn da, Heike, in dir vorgegangen? Du bist auch erst ein 19-jähriges Mädchen und dieses Handy war 20, sagst du, ne? Mhm. Und du hast das ja genau gerade beschrieben, was man mit dem Mädel gemacht hat. Und du erfährst dann, dass dein Freund, dein Geliebter mit der Verdächtige ist oder der Täter ist. Was geht da in dir vor? Was ist da in dir vorgegangen? Ich weiß nicht, also erstmal konnte ich es überhaupt nicht glauben und bis jetzt habe ich es eigentlich noch nicht ganz verarbeitet, das Ganze. Also. Du hast du gerade am Anfang bei unserem Gespräch gesagt, mein Freund sitzt im Gefängnis wegen Mordes. Mhm. Höre ich daraus, dass du immer noch mit ihm zusammen bist? Ja, ja. Und erklär das mal. Die meisten hätten ja wahrscheinlich die Flucht ergriffen, hätten gesagt, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Wer so ein Monster ist, mit dem kann ich keine Liebesbeziehung leben. Ich kenne ihn anders. Ganz anders. Aber du weißt, dass er das jetzt auch gemacht hat. Wie kriegst du das, diese beiden Bilder so für dich auf eine Reihe? Ich weiß nicht, also den Mörder, das Bild von dem Mörder verdränge ich eigentlich total oder versuche zumindest total zu verdrängen. Mhm. Weil, ich weiß nicht, ich kenne eben anders. Ihm ist der oder den Menschen, die das zu verantworten haben, ist der Prozess gemacht worden schon? Ja, ja, gestern war Urteilsverkündung. Und zu was sind Sie verurteilt worden? Die Hauptverdächtige, die kommt lebenslang in die Psychiatrie. Mhm. Und einer der Älteste, der ist jetzt 30, der hat 13 Jahre gekriegt. Mhm. Und so die anderen mindestens 6,5 bis 10 Jahre, glaube ich. Und dein Freund? Das ist bei ihm, weiß ich das nicht. Ich war bei der Urteilsverkündung nicht dabei. Mhm. Und bis jetzt hat er mir auch noch nicht geschrieben, also das war erst 6,5 Jahre. Das, bitte? Mindestens 6,5 Jahre. Ja. Gestern ist das Urteil verkündigt worden, verkündet worden, sagst du. Mhm. Mindestens 6,5 Jahre. Mhm. Ist das eine Zeit, die du dann ihn ja auch nicht sehen wirst? Selten. Selten. Wie war das denn jetzt in den letzten Monaten? Konntest du Kontakt zu ihm haben? Ja, ja. Allerdings ging das auch alles drunter und drüber. Also mal konnte ich rein, mal konnte ich wieder nicht rein. Das war das ja U-Haft, monatelang. Und da habe ich eine Besuchererlaubnis gekriegt und konnte einmal die Woche rein dann. Mhm. Einmal für eine halbe Stunde. Wie erklärt, also ihr habt dann ja schon alleine auch miteinander geredet. Mhm. Wie hat er sich denn dir gegenüber geäußert über diese Tat? Hat er sich erklärt? Hat er das versucht, dir irgendwie begreiflich zu machen? So richtig drüber geredet haben wir noch gar nicht, weil ich für mich kann es selber noch nicht so ganz verarbeiten und ich sehe es ihm an, er kann es auch noch nicht verarbeiten. Mhm. Sagt er denn zumindest, was er überhaupt gemacht hat? Ja, sagt er denn, dass es ihm leid tut? Ja, ja, ja. Also bereuen tut das ganz sehr. Hat er das vor Gericht, weißt du das, hast du da irgendwas gehört, vor Gericht auch bereut? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Mhm. Nee. Wie soll denn das jetzt weitergehen, Heike? Das habe ich mich auch schon gefragt. Mhm. Er wird, wie gesagt, wahrscheinlich dann sehr lange im Knast sein. Mhm. Ja. Also ich kann nur hoffen, dass er irgendwie auf Halbstrafe oder so rauskommt. Also dann vielleicht nach 4 Jahren oder so. Mhm. Und ansonsten weiß ich nicht, kriegt er auch Ausgang, dann werden wir uns auch wieder draußen sehen. Und mhm. Aber ich frage dich jetzt nochmal, ist das nicht ganz schauderhaft für dich, wenn du dir diese Szenen, die du gerade schon so beschrieben hast, In Wirklichkeit waren sie wahrscheinlich um ein Vielfaches grauenhafter. Wenn du dir das so vorstellst, was auch dein Freund mit zu verantworten hat, was mit diesem Mädchen geschehen ist. Ist das nicht grauenhaft? Bekommt dir nicht eine Gänsehaut dann? Ja, ja. Das ist das ja, was mich eigentlich die ganze Zeit so fertig macht. Mhm. Das macht einen wirklich total fertig innerlich. Mhm. Findest du, dass die, nehmen wir mal an, er hat eine Strafe von 6,5 Jahren bekommen, was die Mindeststrafe jetzt von den Beschuldigten war. Findest du die Strafe ausreichend für diese Tat? Ich weiß es nicht. Weil ich kann mir das selbst nicht ganz ausmalen, wie schlimm das für die Sandy gewesen sein sollte. Mhm. Und ich bin auch kein Richter oder so, also ich persönlich möchte da nicht drüber urteilen. Dieses Mädchen, es kann ja sein, dass sie ganz schwer verletzt, aber bei Bewusstsein in diesem Steinbruch lag und dann ganz jämmerlich gestorben ist. Ne? Das ist sie ja auch. Ja, also auch bei Bewusstsein unter Umständen. Ne? Das kann man wahrscheinlich nicht so rauskriegen. Ja. Wie ist es denn eigentlich in deinem Umfeld, so deine Freundinnen, deine Familie, was sagen die denn dazu? Zeigen die dir den Vogel, dass du immer noch mit ihm Kontakt hast? Ja, also zwei Freunde, die habe ich über die habe ich in Thomas eben kennengelernt, also mein Freund. Mhm. Und die stehen zu mir, die stehen zu meinem Freund. Mhm. Und ansonsten die anderen, teilweise halten sie sich ganz raus, teilweise zeigen sie mir wirklich einen Vogel. Mhm. Und meine Mutter, die sagt da eigentlich gar nichts mehr dazu. Mhm. Weil sie kennt meine Meinung und sie weiß, sie kann mich nie überzeugen vom Gegenteil. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein nicht lösbares Problem. Ich glaube, dass ein Außenstehender darüber nicht urteilen kann. Natürlich, wenn ich das jetzt so höre, dann dachte ich gerade im ersten Moment auch, mein Gott, wie kann die denn mit dem noch Kontakt haben? Mhm. Aber du hast eine Liebesbeziehung zu ihm. Ja. Und ich glaube, dass man da von außen gar nicht reinquatschen darf. Nee, glaube ich. Das hat doch bis jetzt noch keiner geschafft. Nein, ich glaube, dass das jetzt wahrscheinlich ein ganz langer und komplizierter Prozess für dich werden wird in den nächsten Jahren. Wie du dich zu dieser Tat stellst und wie dir dann dieser Mensch auch erscheint. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist, dass ihr, wenn du ihn triffst und wenn du mit ihm sprechen kannst, wenn du in einer Sprechstunde bist, in einer Besuchszeit, dass du diese Tat ansprechen musst. Ich weiß gar nicht, ob ich das für mich kann. Also versuchen werde ich es irgendwann. Du kannst diese Tat auch nicht in der Verbindung mit ihm verdrängen. Irgendwann wird sie wieder zutage treten, Heike. Bin ich ganz sicher. Hm. Und dann wird dein Herz in irgendeiner Weise eine Entscheidung treffen. Vielleicht bleibst du bei ihm. Vielleicht sagst du auch, ich kann es nicht mehr. Das ist eben die Frage, was mich schon seit Monaten beschäftigt. Also im Moment will und kann ich mich gar nicht entscheiden. Vielleicht ist es auch gar nicht so ein Ding, dass man sich hinsetzt und sagt, ich entscheide das jetzt. Ich glaube, dass solche gravierenden Dinge passieren einfach so in der Entwicklung der nächsten Zeit. Hm. Ich kann dir da keine richtige Meinung sagen. Ja, naja, er ist total eifersüchtig. Hm. Also ich habe nur schon keinen anderen, er denkt es aber trotzdem. Und das geht aber auch schon die ganze Zeit, also Vertrauen tut er mir überhaupt nicht, obwohl ich ihm auch sage und das belastet mich ja noch mehr. Mhm. Und obwohl du jetzt auch schon so viele Monate zu ihm gestanden hast, ne? Ja, ja. Das finde ich dann ja auch gemein, dass er dir jetzt sogar noch ein schlechtes Gefühl macht und dir sein Misstrauen zeigt. Ja. Eigentlich sollte er glücklich sein, dass er einen Menschen hat, der sich nicht angewidert abwendet von ihm, ne? Ja. Das habe ich ihm auch versucht klarzumachen. Also ich kann dir nur sagen, Heike, sei sehr wachen Auges. Nicht, dass du zu blind an diesem Mann hängst. Und dass er dich in der Art und Weise, wie er das jetzt noch kann, auch noch ausnutzt. Das darf nicht passieren. Du bist ja, wie alt ist er eigentlich? Er ist jetzt 18. 18, ein ganz junger Mann noch. Ja. Er ist noch Jugendstrafrecht verurteilt worden. Liebe Heike, ich kann dir nicht mehr sagen dazu. Mhm. Aber ich glaube, das war auch klar, ne? Dass ja, ja. es da keinen klaren Ratschlag gibt. Geh von ihm weg. Ja. Aber sei kritisch in der Beziehung. Mhm. Weil das ist mir sehr unsympathisch, was du gerade jetzt erzählt hast, dass er quasi dann Terror macht, noch aus dem Gefängnis heraus, ein bisschen übertrieben jetzt ausgedrückt, dass du nicht treu bist. Ja. Und er ist eher im Zuhältermilieu tätig gewesen, ne? Ja. Mhm. Ja. Aber du bist eine normale Freundin. Mhm. Ja. Du hast nicht für ihn gearbeitet. Nee. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Liebe Heike, alles Gute für dich. Danke. Von Herzen alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Tanja ist jetzt am Telefon. Hallo Tanja. Hallo Domian. 27 Jahre alt. Ja, wir haben uns heute Abend schon gesehen. Ich glaube, du kennst mich noch. Du warst heute Abend in Essen. Ja, genau. Siehst du. Ich wollte mit dir über meine Magenverkleinerung sprechen. Ja, ich habe ja vorhin ein Buch unterschrieben. Ja, und du hast es so beiläufig gesagt, ich würde gerne mit dir darüber reden. Ja, genau. Und nun passiert es schon, das ist ja toll. Ja, ich bin sonst kann ich mir konkret keine Leute vorstellen, mit denen ich ja rede. Ich stelle mir immer nur zwei Augen vor, mit denen ich telefoniere. Jetzt kann ich mir jemanden richtig vorstellen. Das ist doch klasse. Mensch, Tanja, du hast ja wahrscheinlich vorhin das Gespräch mitgehört mit Sven, ne? Ja. Der arme Junge, 190 Kilo, 12 Jahre alt. Und ich kann ihm auch nur empfehlen, das vielleicht auch machen zu lassen. Ja, aber er sagte, dass er das erst ab 18 kann. Ja, ich meine, das ist sehr schade, ne? Also ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Erzähl mal von dir. Wie schwer warst du? Ja, ich habe 121 Kilo gewogen. 121 Kilo. Bei einer Größe von 1,69 Meter. Mhm. Und jetzt bist du ja schon, ich will nicht sagen rank und schlank, aber keine schwergewichtige Frau mehr. Nee, also ich wiege jetzt 104. Ich habe jetzt 17 Kilo in 9 Wochen abgenommen. Mhm. Und ja, ich muss sagen, es geht mir eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt eigentlich nur im Moment noch Probleme mit dem Kreislauf, also weil der Stoffwechsel sich ja komplett umstellt. Mhm. Und ich kann eigentlich allen Leuten nur empfehlen, das zu machen, weil sie fettleibig sind. Also irgendwann kam bei dir die Überlegung, ich krieg die Funde so nicht runter. Wahrscheinlich hast du auch 1000 Diäten gemacht und so, wie alle Leute, die mit den Funden zu kämpfen haben. Ich war etliche Male in Kur und ich meine, bei mir kam noch dazu, ich bin also am Rücken operiert, zweimal 1994 und 1996 und musste das dann eben halt auch wegen meinem Rücken machen lassen, weil die Ärzte mir gesagt haben, also ich würde sonst in 10 Jahren im Rollstuhl sitzen. Mhm. Das war schon echt krass und ich habe es so einfach nicht geschafft. Und wie viele Jahre hast du eigentlich an diesem extremen Gewicht gelitten? Also ich habe ab dem 13., 14. Lebensjahr wahrscheinlich zugenommen, ja. Aber ich habe nicht immer über 100 gewogen. Also ich habe 1996 nach meiner Operation, habe ich also 95 Kilo ungefähr gewogen, habe seitdem also unwahrscheinlich so zugelegt, weil ich also lange Zeit auch ein Korsett tragen musste. Mhm. Und jetzt kam nach all diesen ganzen anderen Versuchen, die missglückt waren, kam die Überlegung, ich lasse mich operieren. Ja. Da hast du dich wahrscheinlich beraten lassen von einem Arzt, hast viel gelesen darüber. Und hast dich dann dazu entschieden, das zu machen? Also ich muss sagen, ich habe sehr wenig Informationen über diese Operation gekriegt, also jetzt nur vom Krankenhaus her. Es gab leider keine Selbsthilfegruppe oder sonst irgendwas, wo man sich mal erkundigen konnte. Ich habe also alles erst im Krankenhaus erfahren. Mhm. Und diese Operation hat also auch 30% Risiko und Nebenwirkungen. Und das ist also. Aber das hat man dir vorher gesagt, ne? Ja, das hat man mir vorher gesagt. Was genau wird denn da bei dieser Operation gemacht? Man hört immer so Magenverkleinerung, schneiden die einfach ein Stück vom Magen ab oder wie? So geht das ja auch nicht. Ja, also der Magen wird praktisch getackert. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt richtig erklären soll. Also praktisch wird also ein Stückchen vom Magen abgetrennt und der Magen wird also praktisch genietet. So, und man hat also wirklich nur noch einen stiftgroßen Magen. Einen stiftgroßen Magen? Ja, mehr hat man also nicht mehr und ich bin jetzt also nach einer halben Schnitte Brot bin ich satt. Ne? Mhm. Und was zu viel ist, das kommt oben wieder raus und... Diese Operation, wie lange bist du operiert worden? Wie lange hat die gedauert? Du, das weiß ich gar nicht. Weißt du gar nicht. Wie lange warst du denn im Krankenhaus, das weißt du? 2 Wochen. 2 Wochen. Und danach, nachdem du aus der Operation wach geworden bist und die ersten Tage, ist es dir sehr schlecht da gegangen? War das sehr schmerzhaft? Oder ging das alles so? Ja, also man darf 5 Tage nichts essen und nichts trinken. Das war schon schwer. Man hängt also wirklich nur am Tropf. Mhm. Aber es geht. Also ich denke, wenn der Erfolg sich dann einstellt und so, die ersten Tage, die sind ziemlich krass, wenn man den Erfolg noch nicht so sieht. Aber das kommt so nach und nach. Ne? Du hast vorher auch richtig was verdrückt. ja. Gute, große Mengen, allerlei Dinge, die halt dick machen. Ja, sagen wir mal so, also Süßigkeiten habe ich nicht so viel gegessen, aber ich habe gerne gegessen. Sag ich mal, ich bin gerne mal rausgegangen zum Essen oder was weiß ich. Und das kann ich eben halt jetzt nicht. Und gerne. Das ist tatsächlich jetzt so, dass man ganz schnell satt ist und dann auch keine Lust mehr hat, was zu essen. Oder ist es so, dass man satt ist, aber doch eigentlich so mental noch gerne was im Mund haben würde wollen? Ja, genau, das ist richtig. Man ist zwar satt, aber der Kopf, der spielt nicht immer mit. Ne? Das ist immer irgendwie, ja, also man möchte dann schon gerne noch, aber man kann eben halt nicht, weil halt nicht mehr reingeht. Ne? Das ist also, bleibt denn der Magen jetzt für immer so klein oder dehnt der sich wieder nach einer gewissen Zeit? Ja, also uns hat man gesagt, der dehnt sich wieder. Aber inwieweit er sich jetzt dehnt, das weiß ich auch nicht genau. Ne? Also jetzt sagen wir nochmal, die Operation hat stattgefunden, wann genau? Vor 9 Wochen. Vor 9 Wochen. Und du hast jetzt schon 17 Kilo runter. 17 Kilo. Das ist ja schon erstaunlich, ne? Ja. Das heißt, du bereust das überhaupt nicht, dass du das hast machen lassen. Nee. Und ich habe also noch Kontakt mit 2 Mitpatientinnen und also mir geht's auch wunderbar. Und man kann dann zwar wenig, aber man kann alles essen, was man vorher auch gegessen hat. Man kann auch mal ein kleines Stückchen Eisbein essen. Das ist dann auch okay. Ja, also ich habe im Moment noch Schwierigkeiten mit Fleisch. Also, so Hähnchen und Pute und sowas, das kann ich essen. Aber so Schweinefleisch oder Rindfleisch, das ist nicht mehr so. Also so faseriges Zeug und so darf man auch nicht mehr essen. Mhm. Und Tomaten und sowas, die muss man abschälen. Mhm. Und Paprika und so. Aber ich denke, das ist das kleinere Übel. Es gibt aber sonst keine gesundheitlichen Nebenwirkungen von dieser Operation, dass jetzt die Nieren mehr belastet sind oder irgendein anderes Organ. Das ist alles ganz normal wie vorher. Das ist alles ganz normal. Das Risiko besteht nur in der Operation. Was heißt nur, aber ausschließlich in der Operation? Nein, ich glaube, also ich denke, also ich kann auch Magengeschwüre und sowas davon bekommen. Ich meine, das sieht man erst nach einer bestimmten Zeit. Ich muss nach einem Vierteljahr wieder zur Nachuntersuchung. Und da wird dann eben halt auch geguckt, ob alles in Ordnung ist. Ne? Da wird dann der Magen geröntgt und so. Du sagst, dass du jetzt nach einer halben Schnitte Brot, also wie du meinst jetzt und ich meine auch eine halbe Schnitte Brot, wenn wir ein halbes Brot sagen, also nicht einen halben Leibbrot. Nein, wirklich halbe Schnitte. Bist du schon satt? Wie ist denn das so, wenn du mal schick ausgehen möchtest abends essen? Du kannst doch keine Pizza wahrscheinlich mehr. Ich teile mir mit meinem Freund zusammen eine Portion. Also eine halbe Pizza passt schon rein? Nee, auch nicht. Ein Stückchen vielleicht. Ein Stückchen Rand oder so. Aber wenn es dann zu fettig ist, dann muss man brechen, dann kommt es wieder raus. Ist das auch schon passiert? Ja, das kommt öfters vor in der Anfangszeit. Bis man das so raus hat, ne? Wie viel man verträgt. Ja, aber ich meine, ich habe auch schon von Leuten gehört, die haben also nur Erbrechen, aber ich habe sowas nicht. Ne? Also, kurz und gut, Resümee ziehen heißt für dich, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und ich bemerke jetzt schon ein großes Erfolgserlebnis. Ja, genau. Und ich möchte auch noch ganz gerne 40 Kilo noch runter haben. Nochmal 40 Kilo. Und dann ist aber auch gut. Ja, dann bin ich bei 75 Kilo. Das langt dann aber auch. Doch, dann geht es mir gut, denke ich. Interessant, mit dir gesprochen zu haben. Ich wünsche alles Gute und hoffe, dass du das so hinbekommst, deine Ziele. Domian, darf ich noch jemanden grüßen? Ja, du darfst es jetzt. Okay, Detlef, schönen Gruß. Detlef, schönen Gruß. Tschüss. Tschüss, Tanja. Sascha. 24, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Sascha. Ich wollte mit dir über das alte Thema sprechen, Big Brother. Jetzt sagen wieder ganz viele Leute draußen, ich will es nicht hören. Und ganz viele Leute sagen, ja, redet über Big Brother. Ich will auch da mitreden und meine Gedanken machen. Okay, wir reden über Big Brother. Ja, und zwar geht es darum, dass ich mich am letzten Dienstag tierisch darüber aufgeregt habe eigentlich. Das? Wegen diesen neuen Regeln. Dass die Marion wieder zurück ins Haus gekommen. Ich auch. Ja. Und weißt du, was ich glaube? Ja? Dass das eine Trickserei war. Ich glaube nicht, dass das Publikum die Marion wirklich mehrheitlich gewählt hat. Weil das war auch so eine Negativfigur. Ja. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das eine Trickserei ist, weil jetzt natürlich die Post abgeht in dem Container. Und unter Entertainment-Gesichtspunkten musste die da rein und nicht die anderen beiden. Ja, erstmal, dass ich meine, okay, ich habe persönlich eigentlich ja nichts gegen die Frau, ja? Es ist nur so, dass es einfach nicht mehr den Regeln entspricht gegenüber jetzt der ersten Staffel, weil ich bin der Meinung, also wer rausnominiert worden ist, der ist draußen. Und der hat nicht die Chance, wieder da reinzukommen. Ich als Zuschauer und als Mitmacher, es ist ja ein Spiel, wo alle daran beteiligt sind, ne, fühle mich auch etwas verarscht, weil wir haben sie ja nur ausgewählt, ne? Ja, eben. Das und nun wird sie wieder reingestellt. Nun sagen die, na, ihr habt sie auch wieder reingewählt, aber ich glaube das ja eben nicht, dass das Publikum das gemacht hat. Ja. Also darüber ärgerst du dich. Ja, und jetzt zum zumal das ja auch noch so ist, das kommt auch noch dazu, eine Woche vorher, als der Christian da rausgegangen ist, freiwillig, mhm. da sind ja zwei Fremde reingekommen, mhm. wo die Bewohner innerhalb von 4 Tagen, also an diesem Samstag ja, einen von diesen zwei Neuen nominieren mussten. So war es, rausschmeißen mussten. Mhm. So, ja. Und jetzt letzten Dienstag war es ja schon wieder ganz anders. Mhm. Da sind dann 3, wovon 2 schon bekannt waren, die Celine und die Marion, mhm. und halt dann ganz neuer. Weißt du, Sascha, ich glaube, das ist müßig, dass wir uns darüber Gedanken machen und uns darüber ärgern. Das ist knallhartes Geschäft. Da geht es nur um Kohle und da geht es nur um Einschaltquoten. Und ja, ja. Die Firma, die das produziert, die wollen natürlich das Feuer richtig am Zündeln halten. Das muss richtig flackern, das Feuer, die Flammen. Und das gelingt nur, wenn man ständig da was Neues macht und auch dann die, wieder, weiß ich jetzt, irgendwelche Spielregeln über Bord wirft. Ja. Und das funktioniert ja auch, ne? Wir sind ja alle immer wieder dabei, die sich dafür interessieren. Viele interessieren sich dafür ja auch nicht. Mhm. Nur ja, es macht mir dann keinen Spaß mehr, das noch weiter zu gucken, ne? Ach so eine Konsequenz hat das bei dir, dass du sagst, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Nee, also ich gucke das überhaupt nicht mehr so oft wie vorher, seitdem das da war. Das ist natürlich eine bedenkliche Entwicklung. Wenn das viele Leute so machen, dann kackt die Quote ein, ne? Ja, ja. Hm. Aber hast du es denn dann noch verfolgt, als Marion reinkam ins Haus und wie... Das habe ich an dem Dienstag gesehen. War es aber nicht ein Traum zu sehen, wie Hanka guckt? Ja, das ist mir sofort aufgefallen. Die war also nicht sehr begeistert. Kann man fast so sagen, ja. Mhm. Was ist denn jetzt deine Prognose? Wie wird es denn da jetzt gerade auch dieser, ich sag's mal, Stutenkampf zwischen Hanka und Marion, wie wird der ausgehen? Ja, ich denke mal, also die Steffi, die ist ja schon mal draußen, ja. Die hat ja mit Hanka zusammen über den Marion ja auch oft hergezogen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass die Hanka, seit die Steffi raus ist, auch ziemlich alleine da steht. Mhm. Isoliert, ne? Ja, das merkt man richtig. Mhm. Weil ich meine, auch die Hanka, die hat sich auch irgendwie gebessert, seit die Steffi draußen ist. Naja. Also nicht hundertprozentig, aber... Ein Sympathieträger ist sie für mich nur gar nicht geworden. Nein, das bleibt auch bei mir nicht, nee. Jetzt sind ja einige Leute nominiert, 2 Leute nominiert für das Wochenende. Ja. Wer ist denn dein Wunschkandidat zum Rausfliegen? Wunschkandidat zum Rausfliegen ist eigentlich der Christian, weil der mir tierisch auf die Nerven geht. Mhm. Obwohl ich den Walter auch nicht abkann, weil der ist jetzt langweilig. Aber ich sag mal, im Vergleich zum Christian sollte der Walter dann doch noch einige Zeit noch drin bleiben. Mhm. Vielleicht bis zur nächsten Nominierung. Das ist wirklich sehr spannend, wie sich die Leute, wie sich das Volk entscheiden wird, ob sie den schönen Walter rausschmeißen oder den derben Christian. Ich wag da gar keine Prognose, obwohl ich ja immer sage, Walter soll raus. Dafür bin ich aber automatisch auch nicht für Christian. Also das ist diesmal ein schwieriges Problem. Wie fandst du denn den alten Christian, der rausgeflogen ist? Der rausgegangen ist? Das ist ja auch so eine Sache. Als der freiwillig rausging, also seitdem gucke ich es auch nicht mehr so oft, weil das hat auch noch was damit zu tun. Mhm. Weil ich meine, am Anfang konnte ich den überhaupt nicht leiden. Da war er genau wie bei dir. Das war so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Hasskandidat, hast du dich ausgedrückt. Mhm. Mhm. Nur man hat ja dann gemerkt, dass er schon in einigen Sachen schon recht hatte. Also es ist wirklich verrückt. Aber auch die Sprüche, die vermisse ich dann irgendwo. Ich muss euch wirklich sagen. Ich habe immer eigentlich gute Sprüche darüber. Ja, es ist wirklich verrückt, dass so eine pupsige Fernsehsendung, wirklich so ein Nichts letztendlich als Sendung, so viel Gesprächsstoff bringt, ne? Dass man mit so vielen Leuten darüber redet und richtig klatscht und die Meinungen aufeinander prallen. Es ist wahnsinnig, ja, letztendlich. Ich habe da noch eine Frage. Sascha, ja, bitte. Und zwar, findest du das denn nicht auch irgendwo ungerecht für die Leute, die sich bei Big Brother beworben haben? Wenn zum Beispiel eine Marion wieder reinkommt, die schon drin war, ist das nicht ungerecht, den ist auch, ist auch ungerecht, aber ich sagte gerade schon, ich glaube, es ist müßig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Die machen eh, was sie wollen und die machen es deshalb, um die Quoten hochzuhalten und immer wieder hochzujagen. Mhm. Da sind wir halt die Gebeutelten. Wir haben die einzige Möglichkeit, die einzige Macht, die wir haben, ist, das nicht mal anzugucken. Wegzuzappen. Domian? Sascha, jetzt muss ich Schluss machen. Aber... Ich hab nur eine kurze Frage noch. Ja, aber schnell. Und zwar, wie es mit der Svenja jetzt geht, das wird doch die... Ja, jetzt pass auf, ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Wir rufen dich gleich nochmal an und ich sag's dir. Okay? Okay. Tschüss. Ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei Thomas Reinke, Wolfram Spielkowski, Nina Hellenkemper, Leo Scholten, Pamela Kopay, Marc Sommer und Stefan Gehrig. Nächste Woche Montag offene Sendung, Dienstag sind wir nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio. Mittwoch ist Feiertag und nächste Woche Freitag ist hier bei uns Wolfgang Clement. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sind wieder da Montag 1 Uhr. Ciao.